Laut Meldung des südkoreanischen Senders CBS fand am 24. Juni in Seoul eine Volksfriedensaktion zur Verurteilung des Projekts der USA für THAAD-Stationierung statt, die von der Landesaktion gegen die THAAD-Stationierung veranstaltet wurde. Daran beteiligten sich tausende Personen aus allen Teilen Südkoreas wie dem Kreis Songju und der Stadt Gimson, Bezirk Südgyeongsang. Nach der Kundgebung marschierten die Teilnehmer durch mehrere Straßen und kreisten die USA-Botschaft Hand in Hand ein. Zuvor, am 21. Juni, hatte die Landesaktion gegen die THAAD-Stationierung vor der USA-Botschaft eine Pressekonferenz abgehalten und die Bürger dazu aufgerufen, an der Aktion aktiv teilzunehmen.